Verstanden. Okay. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier zuständige Assistenzärztin. Mit Ihnen werde ich das Anamnesegespräch führen. Bevor wir über Ihre aktuellen Beschwerden sprechen, möchte ich ein paar allgemeine Fragen stellen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Okay. Wie heißen Sie? Mein Name ist Olaf Schmidt. Olaf Schmidt. Ist Ihr Nachname mit DT oder Doppel-T? Doppel-T. Doppel-T. Okay, Herr Schmidt. Okay. Wie alt sind Sie? Ja, ich bin 75 Jahre alt. 75? Mhm. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Wissen Sie das? Am 2.2.1947. 1947, ja, genau. Okay. Herr Schmidt, wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie? Ich bin 1,75 Meter groß und wiege 82 Kilogramm. 80 Kilogramm? 82, ja. 82, okay, einverstanden. Okay, Herr Schmidt, was führt Sie zu uns? Und zwar folgendes, ich habe seit 3 Wochen Schmerzen im rechten Kniegelenk. Rechten Knie? Ja. Ich bin mit meiner Frau wandern gegangen, eine lange Strecke gelaufen. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass mein rechtes Knie wehtut. Und dieser Schmerz im rechten Kniegelenk, die nimmt immer mehr zu. Immer zu. Das ist ein zunehmender Schmerz. Zunehmende Schmerzen, da haben Sie darunter. Okay, sind Sie gestürzt? Nein, ich habe keinen Unfall gehabt. Okay. Nicht gestürzt. Wir sind nur spazieren gegangen, lange Strecke. Ja, nach Wandern bekommen Sie Ihre Schmerzen. Okay. Wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wenn 0 ist keine, wenn 0 keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen meint? Ich würde sagen 7. 7. Okay. Sind Ihre Schmerzen dauerhaft oder wellenförmig? Ich würde sagen, belastungsabhängig. Wenn ich nicht viel tue, wenn ich sitze, schlafe, habe ich keine Schmerzen. Nur wenn ich laufe, Treppen laufen möchte oder eine längere Strecke gehe, dann habe ich Schmerzen im rechten Knie. Okay, verstanden. Haben Ihre Schmerzen plötzlich begonnen? Oder langsam? Nee, langsam. Und so haben, vor 3 Wochen nach dem Spaziergang hat es begonnen, nach dem Spaziergang. Und jetzt immer mehr, immer stärker auch die Schmerzen. Okay. Könnten Sie bitte mir Ihre Beschwerden beschreiben? Sind Ihre Schmerzen stechend, ziehend, drückend? Bepochen? Ich würde sagen, wie so ein Messerstich, so ein stechender Messerstich. Okay. Sind Ihre Schmerzen oder? Ja, strahlen Ihre Schmerzen in anderen Körperregionen aus? Ja, vielleicht in meinen Unterschenkeln. Unterschenkel. Vom Knie zu meiner Wade oder Unterschenkel. Unterschenkel strahlen. Okay, verstanden. Okay. Herr Schmidt, gibt es einen Auslöser für Ihre Schmerzen? Ein Auslöser? Das Spazierengehen. Ja, würde ich sagen. Genau. Okay, gibt es etwas, das Ihre Schmerzen verstärkt oder lindert? Ja. Verstärkt ist, wenn ich spazieren gehe, belaste und lindert, wenn ich das kühle zum Beispiel. Kühlen. Oder ein Schmerzmittel einnehme. Nehmen Sie dagegen irgendwelche Medikamente ein? Ja, ich habe zu Hause Ibuprofen. Ibuprofen, wie viel Milligramm? 400 Milligramm habe ich zu Hause. 400 Milligramm, genau. Die anderen sind ja rezeptpflichtig. Und ich habe 400 Milligramm und die nehme ich bei Bedarf. Wenn ich Schmerzen habe, nehme ich die ein. Okay. Hat Ibuprofen Ihnen geholfen? Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Lindert meine ein bisschen leichte Schmerzen. Ja. Verstanden. Die sind nicht weg. Okay, ja, genau. Ja, gibt es Fieber oder fühlen Sie sich fiebrig an Ihrer betroffenen Knie? Fiebrig? Nein, Fieber habe ich nicht. Fiebrig. So Wärmegefühl habe ich manchmal. Wärmegefühl. Ja. Haben Sie das bemerkt? So manchmal, aber nicht immer. Okay. Ist Ihre betroffene Knie geschwollen? Dann Würde ich nicht so sagen. nicht so sagen. Bisschen da, aber eigentlich nicht so. Ja, können Sie Ihre Beine stecken und Strecken, ja. beugen? Beugen ist eingeschränkt. Also meine linke Seite kann ich besser beugen als die rechte Seite. Rechte Seite, ja. Die ist endgradig eingeschränkt, die Beugung. Strecken geht. Geht. Okay. Herr Schmidt, haben Sie Fieber? Fieber habe ich nicht, nein. Nein. Husten Sie? Nein. Nein. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Oh nein. Und ist Ihnen übel? Übelkeit habe ich auch nicht. Okay. Ja, diese Fragen sind über Ihre aktuellen Zustand. Deswegen stelle ich diese Frage. Und ja, wie ist Ihr Appetit? Normal. Normal. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nö, nichts Besonderes. Besonderes. Okay. Rast Ihr Herz? Nein. Haben Sie Herzrasen oder Herzklopfen? Es klopfen nur, wenn ich meine Frau sehe, jeden Tag. Ja, Sie verlieben in Ihrer Frau. Natürlich, wir leben ja seit Jahren zusammen. Ja, super. Okay. Herr Schmidt, haben Sie chronische Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Was Beispiel meint ja, was meint? Blutzuckerkrankheit, Schilddrüsenunterfunktion oder Also ich nehme Medikamente wegen Bluthochdruck. Die sind Bluthochdruck? eingestellt, ja, genau. Seit wann leiden Sie daran? Seit 15 Jahren. 15 Jahre. Okay. Welche Medikamente nehmen Sie dagegen ein? Ramipril nehme ich da 10 Milligramm. Täglich zweimal, oder? Ja, morgens, abends nehme ich eine. Und abends. Okay. Haben Sie ansonsten chronische Erkrankungen? Der Arzt hat mir noch mein Cholesterin noch ein Medikament gegeben. Simvastatin, 20 Milligramm nehme ich da ein. Abends eine. Abends eine. Simvastatin. Ansonsten nehme ich keine Medikamente ein. Okay, einverstanden. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, ich hatte mal einen Außenknöchelbruch. Wie bitte? Außenknöchel? Bruch. Wie bitte? Könnten Sie bitte wiederholen? Ich hatte mal in meinem Sprunggelenk in dem Außenknöchel einen Bruch gehabt. Ah, okay. Wurden Sie operiert? Das war vor 40 Jahren. 40 Jahre. Okay. Aber Sie haben Sie keine Komplikationen? Nein, das war alles gut verheilt. Okay. Euer Sprunggelenkbruch, haben Sie noch oder wurden Sie schon einmal auch operiert? Weiter, nee, das war die einzige OP, die ich bis jetzt hatte. Okay, verstanden. Okay. Herr Schmidt, nehmen Sie regelmäßig Euser, Ramipril und Simvastatin und Ibuprofen andere Medikamente ein? Nö. Nein. Okay. Okay. Herr Schmidt, reagieren Sie auf bestimmte Nahrungsmittel oder Medikamente allergisch? Allergisch, ja. Ich darf kein Penicillin einnehmen. Penicillin. Hatte ich mal früher eingenommen, weiß ich nicht warum. Und da hatte ich mal einen Atemnot gehabt und deswegen sollte ich das nicht mehr nehme ich das nicht mehr ein. Ja, wie Sie wissen, Penicillin ist eine Antibiotikum. Ja. Okay. Haben Sie Unverträglichkeit gegenüber etwas? Ich hatte mal Diclofenac eingenommen gehabt und da hatte ich Magenschmerzen bekommen. Da habe ich nicht gut vertragen. Magenschmerzen macht das. Okay. Krämpfe und Magenschmerz, ja. Ja. Und Durchfall. Durchfall. Okay. Herr Schmitz, haben Sie alle Grundimpfungen Also wenn Sie jetzt aktuell wegen dem Corona-Geschichte, da habe ich alle Impfungen hinter mir. erhalten? Und Ansonsten Kinderimpfungen? Kinderimpfungen, ich denke schon, Ja. weiß ich nicht mehr. Das war damals nicht alles irgendwie, da hatte ich keinen Ausweis von meinen Eltern bekommen, weiß Ja, ich nicht haben Sie Infos dabei? mehr. Der ist halt nicht, der ist nicht so alt. Ich bin 75 Jahre alt Ah und ja, genau. ich habe jetzt einen Ausweis, der seit 20 Jahren gültig ist. Ja, Und genau. da bin ich gegen Tetanus geimpft und einige Sachen, aber die Kinderimpfung weiß ich nicht, ob ich alle hatte. Okay, einverstanden. Okay. Waren Sie in der Das ist letzten Zeit in klar Deutschland? sozusagen. Die kindliche Impfungen sind unklar. Ich denke schon, aber weiß ich nicht. Unklar. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland? In letzter Zeit im Ausland? Nee. Letzten 2 Jahren Corona, da verlasse ich Deutschland nicht. Ja, wir sind auch noch immer in Deutschland. Rauchen Sie? Rauchen, nein. Haben Sie früher geraucht? Nee. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, so ein Glas Wein abends zum Essen trinke ich schon, ja. Ja, trinken Sie täglich ein oder zweimal? Täglich an die Chance, also ich würde sagen, zwei, drei Gelegentlich. Mal im Woche, in der Im Woche. Wochen, ja. Nicht jeden Abend, aber ja, gönne ich mir abends mal. Ja, trinken Sie besonders Wein, oder? Ja, ein Glas Wein, also auch nicht viel. Okay. Ja, Herr Schmitz, ja, Sie sind über 70 Jahre alt, aber ich muss fragen, nehmen Sie Drogen oder für haben Sie Drogen? Namen? Nee. Ich weiß noch nicht mal, wie Drogen geschrieben wird. Alles klar. Okay. Okay, Herr Schmidt, leben Ihre Eltern noch? Nein. Okay, woran sind Ihre Eltern gestorben? Mein Vater, der ist im Krieg verstorben. Krebs. Und Krieg. Krieg. Ah ja, okay. Im Moment, Zweiter geht Weltkrieg. nicht Krieg, Entschuldigung, das war 47 Baujahr. Der war im Krieg verletzt und an seiner Verletzung war er verstorben. Aha, ja. Da war ich ein kleines Kind, also ich kenne meinen Vater nicht. Ja. Und Ja. meine Mutter, die ist weiß ich nicht, die war 80 Jahre alt und altersbedingt, denke ich, Herzinfarkt oder ich weiß nicht, was da war. Ja, okay. Und vielleicht haben Wahrscheinlich Herzinfarkt. Sie. Ja. Sind Sie Einzelkind? Ich habe noch einen Bruder. Ja. Lebt Ihr Bruder noch? Nee, der lebt nicht mehr. Wissen Der Sie? ist, ja, der hatte eine Krebserkrankung gehabt. Krebserkrankung. Lungenkrebs. Okay. Der hat viel geraucht. Ja. Leider. Okay. Sie haben gesagt, dass Sie verheiratet sind. Ich bin verheiratet, ja. Ja. Und ja, haben Sie Kinder? Ja, ich habe 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ja, sind Ihre Kinder auch gesund? Soweit ich weiß schon, der Sohn ist ein bisschen übergewichtig. Aber ich weiß nicht, dass er Medikamente eingenommt oder so. Also ich denke, dass sie beide gesund sind. Ja, Sie leben mit Ihrer Frau Mit meiner Frau zusammen. zusammen, genau. Ja. meine Kinder wohnen nicht mehr im Haus. Die sind selbst verheiratet und leben woanders. Ja. Okay. Sind Sie im Rentner? Ja, genau, ich bin Rentner. Herr Schmitz, können Sie oder konnten Sie vor der Schmerzen regelmäßig Sport treiben? Na, ich fahre Fahrrad mit meiner Frau und wir gehen spazieren. Wir reisen gerne. So, ich mache keine regelmäßige Sport wie Tennis oder Fußball oder irgendwas. Wir gehen gerne spazieren und fahren Fahrrad. Ab und zu mal gehen wir auch schwimmen. Ja. Verstanden. Früher hätten Sie früher ähnliche Beschwerden? Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Nicht. Okay. Herr Schmidt, ich möchte für Sie kurz zusammenfassen. Zusammenfassen. Sie haben seit 3 Wochen am rechten Knie Schmerzen. Ihre Schmerzen sind zunehmend. Und bei der Belastung sind sich ihre Schmerzen verschlimmer. Vielleicht nochmal neu, ich habe es nicht verstanden. Entschuldigung, können Sie das nochmal neu? Ja, bei der Belastung sind ihre Schmerzen schlimmer. Genau. Oder man kann auch sagen, die Schmerzen sind belastungsabhängig. Ja, die Schmerzen sind belastungsabhängig. Sie haben, Sie nehmen bei Bedarf Ibuprofen 400 Milligramm ein. Mhm. Es hilft Ihnen. Okay, möchten Sie etwas hinzufügen? Sind Sie fertig? Ja, von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen gestellt. Okay. Wie geht es jetzt weiter, Frau Doktor? Ja, zuerst werden wir Sie körperlich untersuchen. Dann, bei der Untersuchung werden wir Ihre Kniebewegung kontrollieren und dann werde ich bei Ihnen Röntgen veranlassen für Ihre Beine. Ja, und ja, gegebenenfalls werde ich für Sie MRT, wissen Sie, Magnetresonanztomographie. Was ist das? Das ist bildgebendes Verfahren. Es ist schmerzlos und strahlenfrei. Und für diesem Verfahren brauchen wir keine Vorbereitung. Und es dauert maximal 20 Minuten. Wir kontrollieren und wir können Ihrer Knieanatomie und kniepathologische Befunde beurteilen. Okay. Frau Doktor, was denken Sie, was ich haben könnte? Natürlich müssen Sie erst untersuchen und so weiter. Was ist Ihre Meinung? Was könnte ich haben? Meiner Meinung nach haben Sie Weichteilgewebeverletzungen. Wegen dieser Verletzungen haben Sie Knieschmerzen. Sie können nicht gut beugen und nicht gut flach liegen. Okay. Okay. Dann schauen wir, wie es dann weitergeht. Ja, nach den Ergebnissen und nach der Besprechung mit meinem Oberarzt werde ich zu Ihnen wiederkommen und erkläre ich alles. Okay, danke. Bitte schön. Bis gleich. Ich habe noch andere Fragen. Wie bitte? Ich habe Fragen. Ja, schön. Wie viele Meter können Sie gehen oder wie viele Treppen steigen, ohne dass Ihre Füße schmerzen? Mein Fuß nicht, mein Knie tut weh. Ja, ich kann so, was weiß ich, so 500 Meter oder einen Kilometer laufen. Ich könnte auch 2 Kilometer laufen, aber es tut dann mehr weh. Fühlen Sie sich Taubheitsgefühl, Missempfindungen, Kraftverlust mit oder ohne Schmerzen in den Knie? Wie? Nochmal bitte, habe ich nicht verstanden, akustisch. Fühlen Sie sich Taubheitsgefühl, Missempfindung, Kraftverlust mit oder ohne Schmerzen? Fühlen Sie sich ohne Schmerzen, dass ich, das ist ein bisschen zu kompliziert gewesen, die Frage, habe ich nicht verstanden. Fühlen Sie sich Taubheitsgefühl? Nein. Habe ich nicht. Also keinen Kraftverlust oder kein Taubheitsgefühl, kein Missempfinden. Dankeschön. Haben Kollegen noch Fragen? Haben Sie Hautverfärbung bemerkt in Ihren Beinen? In den Beinen nein. Eine Verfärbung, die ist gleich wie mein linker Bein sozusagen. Jo. Ja. Ist Ihr Bein dicker geworden? Das Bein ist nicht dicker geworden, nein. Okay. Mein Kniegelenk ganz leicht, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist sehr dick. Aber diese Fragen gestellt. Wurde gestellt, ja. Demin gestellt. Okay. Anscheinend gibt es keine weiteren Fragen. Ja. Ja, ja, können wir weitermachen. Okay. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe einen neuen Patienten aufgenommen. Herr Olaf Schmidt ist 75 Jahre alt und 82 und 1,75 Meter groß. 82 was? 82 Kilogramm schwer, okay. Und 1,75 Meter groß. Oh. Herr Olaf Schmidt stellte sich bei uns wegen seit 3 Wochen bestehender Knieschmerzen an, rechtsseitiger Knieschmerzen vor. Die Schmerzen sein nach dem Wandern aufgetreten. Mhm. Und die Schmerzen strahlten in Unterschenkel, in linksseitiger Unterschenkel. Rechts. Mhm. In rechtsseitiger Unterschenkel aus. Mhm. Und die Schmerzen seien belastungsabhängig. Und laut des Patienten sind diese Schmerzen stechend und langsam begonnen. Die haben langsam begonnen. Langsam begonnen. Ja. Bei der Kühlung und mit dem Ibuprofen sind Ihre Schmerzen gelindert? Haben die Schmerzen genau oder konnten besser die geworden. Gelindert, ja, genau, sie sind besser werden. Geworden? Und können nicht gut beugen und stecken. Und die Frage nach Parästhesie, Hypästhesie und Kraftverlust wurden verneint. Mhm. Und die vegetative Anamnese sein unauffällig. An Vorerkrankungen ergab eine arterielle Hypertonie seit 15 Jahren und eine Hyperkolesterinämie. Ja, der Patient nehme wegen arteriellen Hypertonie Ramipril 10 Milligramm täglich zweimal und gegen Hyperkolesterinämie Simvastatin 20 Milligramm täglich täglich einmal einnehmen. Ja, ein. Nimmt ein, nur zum Schluss ein. Das ja, Wort nehme, ein. Nehme ein. Ja, ein. Ja. Und vor 40 Jahren wurde er gegen Sprunggelenkfraktur operiert. Wegen einer Sprunggelenksfraktur. Wegen einer Sprunggelenkfraktur operiert. Der Patient reagiere auf Penicillin allergisch und er habe Unverträglichkeit gegenüber Diclofenac und er sei gegen Corona vollständig geimpft und er sei oder ihre sein Impfstatus Kindimpfstatus sei unklar. Und Reise und Unfall oder ein Unfall und eine Reise wurden verneint. Er sei Nichtraucherin. Was meinen Sie mit Reise wurde verneint? Auslandreise. Okay. In der letzten Zeit meinen Sie? Ja, genau. In der letzten Reise Zeit, wurde verneint. Was soll ich da verstehen? Ja, in der letzten Zeit Auslandreise und ein Unfall wurden verneint. Ein aktueller Unfall wurde verneint, kann man sagen. Ja, in Bezug auf einen Unfall. Wurden verneint, ja. Okay. Er sei Nichtraucher und er trinke wöchentlich zwei oder dreimal Wein und ein Drogenkonsum wurden verneint. Er sei verheiratet, er habe zwei gesunde Kinder, er sei momentan im Rente. In der Familienanamnese okay, sein Vater sei gestorben und seine Mutter sei auch gestorben wegen an altersbedingter unklarer Herzkrankheit gestorben. Und sein Bruder sei an einem Lungenkrebs gestorben. Erkrankung verstorben, ja. Erkrankung oder Lungenkrebs, sagt man. Erkrankung, genau. Oder an Lungenkrebs. Lungenkarzinom. Nee, nicht so detailliert. Ich würde sagen, einfach an Lungenkrebs. Weiß man nicht. Okay. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf. Kenne ich nicht. Kreuzbeinruptur hin. Hat er Fußball gespielt? Das ist so typisch bei Fußballspielern? Nein. Nach dem Wandern. Nach dem Wandern. Ja, nach dem Wandern. Alter ist 75 und er wandert und er hat Schmerzen im Knie. An was denkt man? Ja, Gonarthrose. Ja, genau. Arthrose vielleicht. Arthrose. Als Differentialdiagnose, was würde man dann denken? Als Differentialdiagnose, könnte ich denken an eine Bandruptur und Meniskus Verletzung, genau. Verletzung. Oder Läsion. Wenn man nicht genau weiß, kann man Läsion sagen. Meniskus-Läsion, Meniskopathie, genau. Okay. Erkrankung am Meniskus oder am Gelenk selber, durch zum Beispiel arthrotische Veränderung. Okay. Das, mit Kreuzband braucht man, entweder hat er früher einen Kreuzbandruptur gehabt in seiner Jugend und er hat es nicht operieren lassen und deswegen hat er vielleicht Folgeprobleme wie Arthrose. Aber ohne Trauma kriegt man kein, oder es ist äußerst selten, dass man da einen Kreuzbandriss bekommt. Ist eher selten. Okay. Ja. Riss oder Bänderriss braucht man immer. Also irgendwas, was reißt, braucht eine Trauma. Und Sie haben ja gesagt, ein Trauma wurde verneint. Ja. Also im Knie gibt es meistens zwei Sachen. Arthrose zum Beispiel und Meniskus. Das sind so die meisten Sachen. Was kann man auch noch differenzialdiagnostisch denken? Weil er sagt zum Beispiel so Schlagwörter wie wenn ich lange Strecke laufe, habe ich Schmerzen. Wenn ich nicht laufe, habe ich keine Schmerzen. An was denkt man da? Außerdem, ja, außerdem kommen als Differentialdiagnose periphere arterielle Verschlusskrankheiten. Genau, das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Ja, und außerdem denken wir auch Tiefvenenthrombose. Könnte etwas sein, genau. Tiefe Beinvenenthrombose könnte auch sowas sein, im Unterschenkel vielleicht, weil er so Unterschenkelschmerzen beklagt. Und wo könnte es auch herkommen? Ja, unwahrscheinlich, aber trotzdem ist da Möglichkeit, wenn man irgendeinen zum Beispiel Bandscheibenvorfall hat, kann man auch. In der Regel haben die Leute die Rückenschmerzen mit Ausstrahlung, aber manchmal ist es auch so, dass der Schmerz nur am Unterschenkel ist. Kann auch von Rücken kommen. Also Diskopathie im Lendenwirbelsäulenbereich. Ja, okay. Gut. Jetzt hat Ihre Verdachtsdiagnose, haben Sie ja gesagt, wäre eine Arthrose. Zum Beispiel, haben Sie gesagt, das zu unterstützen, was würden Sie, um Ihre Verdachtsdiagnose oder die Diagnosen zu erhärten, wie gehen Sie jetzt voran? Ja, sollte ich meine Verdachtsdiagnose erhärten? Wie erhärten Sie sich? Gonarthrose. Ein Schlagwort hören, deswegen sage ich. Also, was machen Sie? Jetzt haben Sie mir den Patienten vorgestellt. Ja, was ist der nächste Schritt? Zum weiteren Abklärung werde ich körperlich untersuchen. Ja, richtig. Dann, Knieröntgen, 2-Ebene in der rechten mhm. Seite. Und bei der körperlichen Untersuchung kontrolliere ich Kniewinkel und Beweglichkeit, Druckschmerzen da sind. Kniebeweglichkeit. Genau, man kann gucken, ob Druckschmerzen da sind. Man kann gucken, ob die Fußpulse da sind. Warum? Wegen dem PAVK zum Beispiel, wenn die Fußpulse tastbar sind. Man kann gucken, ob Temperaturunterschiede sind, zum Beispiel, oder Schwellungen vergleicht. Genau. Sie haben körperlich ausführlich untersucht und möchten eine Röntgenuntersuchung veranlassen, haben Sie gesagt? Ja, genau, 2 Ebenen. So. Ja, Knieröntgen, 2 Ebenen. In 2 Ebenen haben Sie dann veranlasst. Ja. Und sagen wir mal, Sie haben eine mediale Gonarthrose festgestellt im Röntgen. Beschreiben Sie mir das Bild bitte. Was sehen Sie im Röntgen? Oder was sind die Kriterien für eine Arthrose? Können Sie mir auch so generell sagen? Okay. Genau. Verkleinert. Also Verschmälerung kann man auch sagen, schmal. Schmal oder Verschmälerung, kommt vom Schmalwerden. Ja, Verschmälerung. Genau. Oder wenn Sie es nicht wissen, dann kann man immer sagen, ja, dann wird der Kniegelenkspalt kleiner. Ja. Weniger. Oder weniger ist besser. Nicht kleiner, sondern weniger. Verschmälerung, genau. Was wäre noch ein Arthrosezeichen? Röntgen. Degenerative Befunde genau. gefunden und zum Beispiel auch osteophytäre Anbauten zum Beispiel. Ja, oder in Gelenkspalt können wir eine Osteophyten. Genau, Osteophyt, nicht im Gelenkspalt, sondern in der Höhe von Gelenkspalt. Oder am Rande des Gelenkspaltes, am Rand, würde man manchmal Osteophyten sehen, genau. Oder zystische Veränderung unter dem Knorpel im Knochen, also subchondral. Da könnte man dort Osteolysen oder Zysten sehen. Nicht Osteolysen, sondern Zysten. Okay. Sagen wir mal, Sie finden im Röntgen nicht so eindeutig Gelenkspaltverschmälerung oder nicht eindeutige degenerative Veränderungen im Röntgen. Ja. Was würden Sie noch als Diagnostik? Wenn ich bei der Röntgen nicht genug Befunde finde, werde ich eine Knie-MRT veranlassen. MRT-Aufnahme veranlassen, okay. Und was ist der Unterschied zwischen einer Röntgenaufnahme oder der grobe Unterschied zwischen Röntgenaufnahme und MRT? Ja, bei der MRT oder bei dem MRT können wir weiche Gewebe auch kontrollieren, Muskel und Band und Meniskus auch können wir deutlich. Okay, gut. Ja. Erfinden ist was. Beurteilen. Beurteilen, genau. Beurteilen ist besser. Okay. Sagen wir mal, der Herr hat eine Arthrose. Was wäre Ihre Empfehlung sozusagen für eine Therapie? Haben Sie da eine Idee? Ja, ich empfehle diesem Patienten orthopädische Physiotherapie und schonen oder Schonhaltung zur Beugen. Schonhaltung ist ja eine Haltung, der schont. Was wäre das zum Beispiel, wenn Sie sagen Schonhaltung? Schonhaltung, schonen können Sie generell sagen. Aber schon. Wenn Sie sagen eine Schonhaltung, das ist ja eine Haltung, wie Durch. Das heißt zum Beispiel an Unterarm G-Stützen laufen. Mit Unterarm G-Hilfen kann man zum Beispiel auch sagen. Also, Sie würden erstmal sagen, also eigentlich müssen Sie nur generell sagen, Sie würden sagen, man kann erstmal versuchen, das konservativ zu therapieren, indem man schont, übt. Ja, Gewichtabnahme. Und ja, soweit es geht, der hat ja 82 Kilo, also ist ein bisschen übergewichtig, also jetzt nicht so. Und man kann zum Beispiel regelmäßig NSAR einnehmen. Ja, man kann Infiltrationen machen ins Kniegelenk sozusagen. Man kann Akupunktur machen und so weiter. Und falls die konservativen Maßnahmen nicht helfen, kann man... Oder PRP vielleicht können wir. Genau, PRP, das ist auch nochmal eine Möglichkeit zur Therapie. Ja, das ist letztendlich, fällt es unter die konservative, also... Viele Sachen kann man immer konservativ und operativ. Und operativ kommt darauf an, wie schwer die Stadien sind. Also wenn natürlich deutlich starke Gelenkspaltverschmälerung oder Aufhebung da ist, natürlich kann man dann auch eine Operation, also eine Knieprothese einbauen zum Beispiel. Aber ich würde das nicht so viel sagen. Ich würde sagen einfach, ich würde dem Patienten empfehlen, konservativ erstmal zu therapieren und sich beim Orthopäden in der Praxis vorzustellen. Sie sind ja in der Klinik, in der Praxis vorzustellen. Und falls es nicht besser wird, kann man an eine Prothese oder eine Endoprothese bei fortgeschrittener Arthrose denken, diskutieren. immer vorsichtig ausdrücken, nicht immer gleich sagen, zack, Operation. Ja. Okay. Ja. Okay, haben Sie noch Fragen an mich? Eigentlich nein. Echt? Okay. Für Sie nochmal, also damit so ein bisschen Sicherheit drin ist, ist immer gut, wenn man, Sie haben zwar die Anamnese erhoben, das war am Anfang gut, die Spezialanamnese bezüglich Knie, aber der Kollege hat das ergänzt, ob Taubheitsgefühle gibt und so weiter. Merken Sie sich den einen Wort, das ist bei mir immer in der Wiederholung, ist egal. Wiederholung, da wird man immer fester mit den Gedanken. Zum Beispiel gibt es den Begriff, die periphere Durchblutung, Motorik-Sensibilität ist intakt. Das ist ein Standardbrief in der Notfallambulanz bei Orthopäden und Unfallchirurgen. Die periphere Durchblutung, Motorik-Sensibilität. Und dann anhand dessen können Sie dann fragen, die periphere Durchblutung, wie ist mit der Durchblutung? Anamnese kann man nur fragen, vielleicht ist es warm und kalt gegenüber der anderen Unterschenkel. Motorik, haben Sie einen Kraftverlust? Haben Sie Beweglichkeit? Können Sie das Knie bewegen? Haben Sie schon gesagt. Nicht mit Winkel, sondern einfach bewegen. Können Sie ganz strecken und beugen im Vergleich zu anderen Knie zum Beispiel. Und natürlich auch, wie die Schmerzcharakter ist, das haben Sie schon gesagt. Und SPDMS, Motorik und Sensibilität. Haben Sie Taubheitsgefühl, Kribbeln und so weiter? Das gehört direkt zu der Frage, wo Sie direkt fragen, wie ist der Schmerzcharakter? Ist es ein pochender Schmerz, ziehender Schmerz? Und da würde ich das dort in dem Zusammenhang immer sagen. Und das andere, was ich immer wiederhole, ist, damit es einbrennt im Kopf, immer dasselbe. Ich würde eine Röntgenuntersuchung veranlassen, das kann man sagen, oder man kann genauer sagen, ich veranlasse eine Röntgenuntersuchung des Kniegelenks oder des rechten Kniegelenks in zwei Ebenen. Oder Röntgen, immer dasselbe Wort. Röntgen, Kniegelenk in zwei Ebenen. Röntgen, Schultergelenk in zwei Ebenen. Röntgen, Hüftgelenk in zwei Ebenen. Röntgen, Finger in zwei Ebenen. Röntgen, Hand in zwei Ebenen. Wenn man das Dings hat, dann kommt es automatisch in einen Satz besser. Ist auch so ein Tipp. Ansonsten insgesamt würde ich sagen, ich bin kein Grammatiker, ich bin kein Deutschlehrer, also Grammatik habe ich selber Probleme. Aber insgesamt sprechen Sie gut Deutsch, nur manchmal gibt es da, weil Sie überlegen in dem Moment und dann machen Sie manchmal grammatikalische Fehler. Aber ich würde das Gesamtbild, würde ich sagen, werden Sie wahrscheinlich bestehen. Dankeschön.